Europa. Nachrichten. Um 10 Uhr mit Inken Stehen. Entscheidung in Wien. Diplomaten melden Einigung im iranischen Atomstreit. Druck auf Tsipras. Syriza-Abgeordnete wollen gegen Reformen stimmen. Und Gabriel in China. Wirtschaftsminister vereinbart engere Kooperation bei digitaler Produktion. Historisch kann man diese Einigung ruhig nennen. Der jahrelange Atomstreit mit dem Iran ist beigelegt. Die 7 beteiligten Staaten erzielten in Wien einen Abschluss, wie aus westlichen Diplomatenkreisen verlautete. Ralf Borchert. Bei einer Pressekonferenz wollen die Außenminister die Vertragseinigung offiziell verkünden. Offenbar sind am frühen Morgen die letzten Hindernisse überwunden worden. Gestritten wurde bis zuletzt um das gültige UN-Waffenembargo. Iran hatte ein sofortiges Ende des Embargos für konventionelle Waffen gefordert. Vor allem die USA sind strikt dagegen. Hauptziel des Atomabkommens ist, die Entwicklung iranischer Atomwaffen auszuschließen, Iran die zivile Nutzung der Nukleartechnologie aber weiter zu ermöglichen. Den Streit in Brüssel hat er vorerst beigelegt. Dafür muss der griechische Regierungschef Tsipras jetzt in Athen kämpfen. Durch seine Syriza-Partei geht ein Riss. Zahlreiche Abgeordnete des linken Flügels haben bereits angekündigt, gegen weitere Sparmaßnahmen zu stimmen. Deswegen will Tsipras sein Kabinett umbilden. Hilft das, seine Macht zu sichern, Christian Buttgereit? Heute früh trifft sich erstmal die Fraktion der Regierungspartei Syriza. Tsipras will offenbar Sozialminister Dimitris Stratoulis und Energieminister Panagiotis Lafatsanis austauschen. Lafatsanis gilt als Anführer des linken Flügels. Er vertritt sehr radikale Positionen. Lafatsanis beispielsweise hat schon angekündigt, das kraftvolle Nein beim Referendum werde nicht ohne politische Stimme bleiben. Es droht also die Spaltung der Partei. Tsipras wäre dann im Parlament immer wieder auf die Stimmen der Opposition angewiesen. Und sowas kann nicht lange gut gehen. Also hier hört man das Wort Neuwahlen immer häufiger, im besten Falle aber erst dann, wenn die wichtigsten Reformen unter Dach und Fach gebracht sind. Bei Kämpfen gegen Islamisten im ostlibyschen Benghazi sind 10 Soldaten ums Leben gekommen, wie ein Militärsprecher mitteilte. In der Hafenstadt liefert sich die Armee seit längerem Gefechte mit radikal-islamischen Brigaden. Auch 3 Jahre nach dem Sturz des Machthabers Gaddafi herrscht Unruhe in Libyen. Die Regierung bekommt die rivalisierenden bewaffneten Gruppen nicht unter Kontrolle. Der digitalen Produktion gehört die Zukunft und deswegen wollen Deutschland und China in diesem Bereich enger zusammenarbeiten. Bundeswirtschaftsminister Gabriel unterzeichnete in Peking dazu eine Absichtserklärung. Jan Garbert. Peking will die Industrieproduktion digitalisieren, um sie wettbewerbsfähiger zu machen, vor allem was die Qualität angeht. Die deutsche Wirtschaft könnte das Know-how dafür liefern. Doch aus Kreisen der mitreisenden Delegation sind Bedenken zu hören. Die deutsche Wirtschaft störe sich beispielsweise an der Internetzensur, die die Netzgeschwindigkeit in die Knie zwinge. Außerdem befürchte die Wirtschaft, dass die geplante Verschärfung der Internetsicherheitsgesetze dazu führe, dass Unternehmen auch Quellcodes von Software offenlegen müssen. Darüber hinaus hat Amnesty International Wirtschaftsminister Gabriel aufgefordert, bei seinen Gesprächen mit der chinesischen Führung auch die jüngste Verhaftungswelle gegen Bürgerrechtsanwälte anzusprechen. Der Planet Pluto hat die Forscher ein wenig überrascht. Er ist 50 Kilometer größer als bislang angenommen. Eine Sonde der US-Raumfahrtbehörde NASA hat den Planeten vermessen und festgestellt, dass der Durchmesser mehr als 1100 Kilometer beträgt. Heute soll die Sonde New Horizons dicht an dem Planeten vorbeifliegen. Das Wetter überwiegend wolkig mit vielen Schauern im Nordwesten, später freundlicher bei Höchstwerten zwischen 20 und 23 Grad. Morgen teils wolkig, teils sonnig, vereinzelt auch Schauer bei maximal 20 bis 24 Grad. Das waren Nachrichten mit Inken Stehen. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Supermercado. Guten Morgen, ich bin's, CMM Amuni. Gleich gibt's das Superquiz um die Funkhaus Europa CD der Woche. Jetzt aber erst einmal Bilal. Open up the door. Too far to give it up. Sounds von Mapai aus Schweden. Don't wait. So, wir haben es 11:11. Es geht los. Funkhaus Europa. Superquiz. Gleich hier im Supermercado. Lila Downs, Jahrgang 68, Tochter eines Amis und einer mixtekischen Indianerin. Ihre Heimat ist Mexiko und die besingt Lila auch auf ihrem Album Balas y Chocolate, wobei, nee, falsch. Sie besingt nicht Mexiko, sie singt für ein gerechteres Mexiko, so muss es heißen. Es geht nämlich um die Gewalt, um die Verbrechen in ihrer Heimat und auch um die Ausbeutung der Natur. All diese harten Themen packt sie in einen starken Sound aus Folklore, aus Cumbia, aus Popmusik. Hier gibt's jetzt einen kurzen Höreindruck. No se escapa ni el rezandero y ni el borracho por vinatero. Tú eres la patria de toda mi ilusión. El que no respete le parto el corazón. Se muerto si es de muerto no. Kommt, die 30 Sekunden sollten fürs Erste reichen. Wenn Sie Bock auf mehr haben, dann rufen Sie jetzt kostenlos an und spielen Sie im Quiz mit mir um das Album Balas y Chocolate, die Funkhaus Europa-CD der Woche von Lila Downs. Die Nummer kommt jetzt hier von dieser lieblichen Stimme. Superquiz. 0800, nee, die nicht. Ah, ja. 5678774. Kommt, die Lady klingt lieblich. 0800-567-8774, Nummer ist kostenlos. Ich warte auf Sie. Wir spielen gleich das Superquiz. Soler, el mismo sol. Funke aus Europa. Superquiz. Spielen Sie jetzt. Machen wir mit dem Orkun aus Köln, der in Bonn arbeitet als Busdriver. Grüß dich, Orkun. Alles gut? Alles wunderbar. Der Orkun, ja, ja, uns geht's bestens, uns geht's fabelhaft, vielen Dank. Du bist ja nicht nur so Busfahrer, ich würde behaupten, du bist der coolste Busfahrer ever. Also ich würde, wenn ich in Bonn bin, auf jeden Fall in deine Linie einsteigen, weil du nämlich ein singender Busfahrer bist. Okay, ja. Orkun kann singen, macht das manchmal hinterm Steuer. Und ich habe ihn gerade gefragt, ne, als die Mucke lief, haben wir uns schon mal ein bisschen kennengelernt, ob er uns eine kleine Kostprobe gibt. Ich habe auch noch nichts gehört. Orkun, hast du Bock? Ja, klar, gerne. Leg los, was immer du singen willst. Cool, ein Doo-Wop. Doo-Wop kann ich euch bringen. Oh, when the sun comes down and melts the tar up on the roof. Shoop, shoop. And the streets get so hot. You wish your tired feet were fireproof. Under the boardwalk. Down by the sea. Oh Gott, was schräg. On the blanket with my baby. Is where I'm gonna be. Is where I'm be. Schuh ab, Schuh ab. Vielen Dank. Du, schräge Töne sind wurscht. Komm. Ey, ich ist meine, die Aufregung. Ja. Wenn so viele Leute hören zu, mein Gott. Ach, Millionen. Milliarden. Millionen. Hör mal, vielen, vielen Dank für dieses kleine Ständchen. Das hat hoffentlich dich so ein bisschen gelockert fürs Superquiz. Ja. Jetzt geht es nämlich um den Sound dieser Lady hier. Lila Downs. Und ihr Album, die Funk aus Europa CD der Woche, gehört dir, wenn du jetzt gleich das Superquiz löst. Du kannst die Antwort gerne auch singen, wenn du möchtest. Wir haben 4 Kategorien. Du suchst dir erstmal eine aus. Essen und Trinken, Leute, Musik oder Sport. Siehste, auch ich kann schief singen. Suchst dir eine aus, dann hörst du dir eine Minute lang an, was da beschrieben wird und sagst mir dann hoffentlich die richtige Antwort. Beste Wahl, glaube ich. Ich nehme mal Sport. Okay. Sport. Hier kommt eine Kategorie. Seit dem 7. Juli geht es fußballerisch in 2 Ländern hoch her. USA expected to win and win well tonight. Lovely ball into the back post. And there we have number 2. The United States of America. Along with Panama, Haiti and Honduras. 43 and counting for Clint Dempsey. Brett Guzan was the busier goalkeeper early on. A cool finish. Beating Placida and finding the back of the net to give Panama the advantage. And this is where Haiti might be able to break on that right-hand side. And this is Nazon, and still going forward. And Nazon's made space for the shot. Oh, yes! Panama punished. Haiti level. We're going to take the 3 points. They've been dragged back to 1-1. A breakaway goal. Ooh. Finde ich super, super, super schwierig. Ja. Yeah. Also, wir suchen etwas, das, by the way, zurzeit stattfindet. Nämlich seit dem 7.7. bis zum 26.7. noch. Ein Turnier. Ah. Wie heißt dieses Turnier? Oh, gut. Oh, shit. Voll shit. Ich kenne das auch nicht. Irgendwas mit Südamerika. Aber die CONCACAF? CONCACAF... Ach so, nee, warte mal. Was hast du gesagt? Die CONCACAF, das ist so mittelamerikanisches Fußball. Mexiko und die mittelamerikanischen Staaten. CONCACAF? Ja. Hä? Aber auf meinem... Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Vanessa, guck mal, auf meinem Zettel steht CONCACAF. Das wäre die richtige Antwort. Aber CONCACAF sind nicht die mittelamerikanischen Staaten. Und ja, die südamerikanischen Panama, Mexiko, auch nicht. Nee, das ist Mittelamerika. Also, karibisch, also okay. Ach so, jetzt hast du es mir erklärt, Vanessa. Nee, tut mir leid. Also, es bleibt beim Oh. Es tut mir leid. Du bist echt super nah dran, Orkun, aber es ist nicht die richtige Antwort. Pardon, sorry. Kein Problem. Ich bin einmal ein bisschen verwirrt, ey. Außer Bundesliga schnalle ich ja sowieso gar nichts, was Fußball angeht. Hey, Marco aus Berlin, grüß dich. Hi, grüß dich. Also, wir suchen nicht hier das, was gerade der Orkun gesagt hat, aber wir sind sehr nah dran. Ich muss raten, weil ich habe eigentlich von Sport überhaupt keine Ahnung. Als er gesagt hat, Sport anstatt Musik, dann wollte ich schon fast wieder auflegen. ich sag jetzt einfach mal Copa America. No. Tschö, Marco. Danke, ciao. 0800-567-8774, Nummer ist kostenlos. Hans Werner hört uns in Wuppertal. Grüß dich, Hans Werner. Guten Morgen. Moin. Ja, Südamerika Cup. Nee. Oh, nee. Ah, also, schade. Ja, voll. Wir sind auf dem richtigen Kontinent, aber wir sind in der falschen Ecke. Wir müssen mal von unten nach oben. Also, wenn es nicht Südamerika ist, Thoralf in Berlin. Hallo, was könnte es denn sonst sein? Schön, dass ich rankomme. Ja, hallo, lange nicht mehr gehört. Ja, CONCACAF heißt der Cup und ist von den nordamerikanischen Mannschaften. Ja. Da bin ich nämlich vorhin, weil er sagt ja CONCACAF, aber es ist der CONCACAF. Cup. Genau. Der Gold Cup. Nordamerikanische Staaten, Kanada, USA. Sowas. Er findet gerade statt bis zum 26.07. Gut, kannte ich vorher auch nicht. Ist ja auch wurscht. Für dich bedeutet das, du kriegst die Funkhaus Europa CD der Woche von Lila Downs. Muchas gracias. De nada, Thoralf. Schöne Grüße nach Berlin. Jo, danke. Tschüss. Tschö. Morgen spielen wir wieder zwischen 10 und 12 das Superquiz in Funkhaus Europa. Wer schon mal ausführlich reinhören möchte in Ballas y Chocolate, der kann das tun auf funkhauseuropa.de. Moko ya te jetzt. Lege tama jona ne miri e ima. Lege barabala ne miri e ima. Halimbeke koko kena ne miri e ima. We wana mone fe won mera jarabila. We sila mone fe won ne keri le fe hasi. Kava pa, no no no sa va pa. No no no no no no. Si tu pars sa va pa. S'en va, non chérie, s'en va pas. Non, non, non, non, non, non. Si tu pars, ça va pas. Ibere ma mérine de fond, non, nani ma bere ma. Iwa ma mérine de fond, non, nani la wama. Ila ri mérine de fond, non, nani ma garouma. Je t'aime. Oh, Camille, mais il fait fou. Ça va pas. Non, non, non, ça va pas. Non, non, non, non, non, non. Si tu pars, ça va pas. Tu t'en vas. Non, chérie, t'en vas pas. Non, non, non, non, non, non. Si tu pars, ça va pas. Europa. Funkhaus Europa. In Bremen auf 96,7. To save the life I live, I'm gonna leave. Bob Marley, Iron Lion Zion in Funkhaus Europa. Stellen Sie sich bitte Folgendes vor: einen Pullover aus Fleisch, aus Schlachtabfällen. Bäh, Bürg, pfui. Nee, im Ernst, locker bleiben. Eigentlich ist es ja Quatsch, sich zu ekeln vor sowas, ja? Gummibärchen zum Beispiel sind ja auch lecker und süß und bestehen aus Gelatine und die aus Schlachtabfällen. Wenn man also den Ekel mal runterschluckt und mal ganz analytisch auf diese Abfälle guckt, so wie Forscher es tun, dann lässt sich daraus vielleicht echt ein richtig kuscheliger Fleischpulli stricken. Funkhaus Europa-Kollegin Jennifer von Masso, Wolle aus Gelatine, geht das jetzt wirklich? Anscheinend schon. Also die Forscher rund um Wendelin Stark in Zürich, die haben auf jeden Fall schon so viel Wolle daraus gesponnen, dass sie einen ersten Handschuh stricken konnten. Einen weißen Handschuh mit einem roten Ringel und einem roten Daumen. Den haben sie im Fachblatt Biomacromolecules vorgestellt. Da gibt's auch ein Foto davon und der sieht echt aus wie aus Schafswolle. Also angeblich fühlt er sich auch so an und hält auch genauso warm und ist sogar wasserabweisend und ist halt gestrickt aus Gelatine, aus Tierhaut, Knochen oder Sehnen. Aber warte mal, also Gelatine kennen wir alle aus dem Tortenguss oder eben aus Gummibärchen oder was gibt's noch? Wackelpudding. Und das ist alles mehr oder weniger wabbelig. Also wie kommt man jetzt auf die Idee, aus so etwas Wabbeligem Wolle zu spinnen? Das liegt nicht nahe. Dazu muss man wahrscheinlich erstmal so denken, wie die Wissenschaftler und das Ganze ganz entspannt betrachten, es ist einfach nur noch eine hochwertige Eiweißkonstruktion. Und damit ist es dann eben sehr ähnlich wie Wolle oder Seide auch. Das sind nämlich auch nur Eiweiße. Und dann wird auch ganz klar, dass es viel zu schade ist, das Zeug wegzuschmeißen. Wir werfen ja allein in Europa jedes Jahr 15 Millionen Tonnen Gelatine weg. Das leuchtet ein, finde ich auch gut, dass man das da nicht wegwirft. Aber wie genau macht man dann aus diesem Wabbelszeug Wollfäden? Ja, man muss es anders sortieren. Die Eiweiße darin müssen in eine andere Struktur gebracht werden. Und die kriegen sie, haben diese Forscher eben rausgefunden, wenn man sie mit Alkohol und einem Vernetzungsmittel aufkocht, also so köchelt bei 53 Grad, dann wird das wohl eine trübe Masse und aus der lassen sich dann diese Fäden spinnen. So wie bei Wolle auch, in so einer Spindel werden die dann zu festen Garn gezwirbelt. Das Problem ist nur, dass diese Fasern wahnsinnig aufquellen, wenn die nass werden. Also wenn man mit dem Handschuh heute rausgeht zum Beispiel, heißt das, der ist hinterher so klein wie so ein Babyhandschuh. Und das ist noch ein echtes Problem. Die haben jetzt versucht, das mit Wollfett zu imprägnieren. Reicht noch nicht. Gelatinewolle nimmt immer noch 80% mehr Wasser auf als Schafswolle. Also wird hinterher dementsprechend kleiner aus der Waschmaschine wieder rauskommen, müssen sie noch mal ran an das Ganze. Sagt Jennifer von Masso hier in Funkhaus Europa. Wir haben über Pullover aus Schlachtabfällen gesprochen. Frage noch mal an dich. Sind die dann halal oder ist das Haram, die zu tragen? Ey, als Moslem eine begründete Frage. Ja, da muss man dann gucken, ob es Schweine oder Rinder Gelatine ist. Ich glaube, das wird noch bunt zusammengestrickt im Moment. Bem, você calhou de encaixar legal, envergadura, estatura, peso e tal.

Funk aus Europa. Funk aus Europa. Super Musik. Nur Musik hören kann ja jeder. Wir wollen sie auch verstehen, was bei einem Sender wie uns nochmal mehr Sinn macht, weil wir aus der ganzen Welt Musik spielen. Deswegen gibt's die Rubrik Story Behind und in der klären Musiker uns auf, was ihre Songs angeht. Sie erzählen die Geschichte zu den Liedern. Heute die brasilianische Band Sacasaia und ihr Song Nobre Plebeo. Meu espírito é livre, desimpedido, estampado no estampido do estupor do seu tambor. Essa canção fala do espírito, né? Ela fala meu espírito. Der Song beschreibt die ganze Widersprüchlichkeit des menschlichen Geistes. Dazu reihe ich eine Vielzahl gegensätzlicher Adjektivpaare aneinander, wie zum Beispiel: Mein Geist ist groß und klein, grob und fein, friedfertig und gewaltbereit. Diese antagonistischen Adjektive und Metaphern sollen zeigen, wie widersprüchlich wir in Wahrheit sind. Natürlich spreche ich wie in fast all meinen Songs von mir. Aber es geht auch ganz allgemein um den menschlichen Geist. Wir Menschen lieben die Logik und deshalb studieren wir Naturwissenschaften und beschreiben die Welt in logischen Zusammenhängen. Dabei vergessen wir oftmals, dass wir komplett unlogisch sind und dass unser Denken und Handeln meist emotional bestimmt ist. Emotionalmente falando, cheio de contradições. Meu espírito é de noite, de dia. Und as premissas pro segundo disco. Wir haben uns bei diesem Song, wie auch bei dem gesamten Album, selber Schranken auferlegt. Wir wollten Songs kreieren, die mit dem Universum der brasilianischen Spiritualität zu tun haben. Und diese Einschränkungen haben sowohl dem Sound als auch den Texten gut getan. Ich finde, Gabriels Texte sind diesmal viel tiefgründiger und interessanter geworden. Muito mais profundo e super interessante. Meu espírito é o escudo e a espada. Meu espírito é foda e é fada. Meu espírito é nobre plebeu. Eu tive uma ajuda do além. Eu tive uma ajuda espiritual. Ich glaube, ich hatte beim Schreiben eine spirituelle Hilfe. Im Ernst. Ich habe inzwischen kaum Zeit für unser Projekt und deshalb ist dieser Text im Studio entstanden. Thomas hat den Sound als Loop eingelegt und mich damit dann alleine gelassen. Dann habe ich angefangen zu improvisieren. Und ein Satz hat den anderen ergeben. Und ich finde, bei diesem Song ist uns die Annäherung an Sakrale und Spirituelle ganz gut gelungen. Tocar o mundo espiritual de uma forma bem eficaz. Story Behinds gibt's zu fast jedem Song, den wir hier im Radio spielen, auf funkhauseuropa.de. Natürlich auch zu Nobre Plebeo von Sacasaia. Hier ist das Lied in voller Länge. Meu espírito é livre, desimpedido, estampado no estampido do estupor do seu tambor. Gosta de correr pro abraço, dança no compasso, tropeçando no cadarço, no laço do seu amor. Voa no problema, polemiza o tema, corre feito queima, resolve a situação. Quem tem grana vai a Roma, tá com fome, coma, quem tá junto soma, multiplica a equação. Meu espírito não é suíno, é um grande pequenino, ele é grosso e é fino, violento, violino, é sulista e nordestino, é judeu e palestino, é noturno, matutino, é passado e é destino. O meu corpo é um receptáculo, não serve de obstáculo para o espetáculo da minha alma. Meu coração é um oráculo que estica seus tentáculos pro povo bater palma. Meu espírito é de noite e de dia, simbiose da ciência e magia. Eu acho que não é macho nem fêmea, quase como quase heterogênea. Meu espírito é sol e é chuva, fica atento quando o vento faz a curva. Argumenta com o imponderável, é impetuosamente responsável. É risonho, é rosado, é bizonho, é gozado e é retado como que. Meu espectro, intelecto, provecto, compacto de impacto no pacto de ender. Meu espaço é volumoso, faço traço cuidadoso, arregaço cabuloso, abra a porta pra você. Minha brasiliência revestida de oxência, emana malemolência, embalando o balancê. Meu ectoplasma esvoaçante, necroplasma delirante, com fantasma que te bota pra tremer. Sinta a lombra que assombra, que deslumbra, tem que zumba na penumbra, retumbando seu prazer. manifesta nessa festa, desinvesta na floresta, protesta na sua testa, começa a resplandecer o meu reflexo, simples e complexo, preparado e complexo, difícil de entender. Meu espírito é de noite e de dia, simbiose da ciência e magia. Eu acho que não é macho nem fêmea, quase como quase que heterogênea. Meu espírito é sol e é chuva, fica atento quando o vento faz a curva. Argumenta com o imponderável, é impetuosamente responsável. Meu espírito é o escudo e a espada, meu espírito é foda e é fada. Meu espírito é um nobre plebeu, que está apaixonado pelo teu. Meu espírito é verdade fictícia, e tem gosto de amarga delícia. Meu espírito é um nobre plebeu, que está apaixonado pelo teu. Funkhaus Europa. Il existe un endroit où les hommes parlent comme les oiseaux. Sur l'île de la Gomera, on entend El Silbo en écho. Amarré au nuage, un guanché siffle pour s'inviter à dîner. Au menu, un mojo piquant qui monte aux yeux, et à nouveau un sifflement pour se dire adieu. Pied agile, les jambes arquées, on ne le distingue dans l'argile que par le son de son sifflet. La lucha canaria, pour protéger son île, El Silbo, pour braver la guardia civile. Wawa escalade les jardins en escalier. Sur le volcan de la balade, El Silbo perce la fumée. Et me voilà, petit géant, prêt à siffler dans le vent. Les deux, trois mots que j'ai gardés s'envolent vers toi. Comero Bonifacio. Lausch mit dem Pfeifen zu Ende ist, fertig ist, dann ist es 10:47. Das Konzert heute findet in Berlin statt. Die Band, zu der alle wollen, kommt aus Australien und heißt Hayedis Coyote und besteht aus... Hey, I'm Perrin, I play the drums. Hey, I'm Simon, I play keyboards. I'm Napalm, I play electric guitar, occasionally piano, and I sing. Hey, I'm Bender, I play bass. Und wenn sie im Interview singen, dann klingt es so. Never gonna give you up, Never gonna let you down. Never gonna turn around and hurt you. Yep. Yep. Auf der Bühne klingen sie leider, leider klingen da Hiatus Coyote etwas anders. Musik aus ihrem aktuellen Album Choose Your Weapon. Es ist unfassbar, dass diese Band erst seit 4 Jahren Musik macht. Sie waren schon für einen Grammy nominiert und haben prominente Fans. Erykah Badu hört Hiatus Coyote oder Prince. Nach 11 Uhr hören wir das Interview mit den Australiern und wir verlosen Tickets für das ausverkaufte Konzert in Berlin. Das wird nämlich präsentiert von Nu, Funkhaus Europa. Jetzt erstmal Shaggy und seine Companeros. I need your love, heißt der Song. You're coming back. If I love you, love me right back. Don't ever leave me, girl, no do me that. So please, stay. Don't walk away. Give me another chance to love you the right way. My true feelings pushing on. Oh my, you love me, can't do without. Yeah. Who am I without you by my side? Every little piece of my heart broken in the dark, wishing I could hold you now. Gotta go. gotta get away, I gotta do it now, I gotta step into the sun, ha ha. You see I'm leaving, baby, on the midnight train to Georgia, nobody to blame, I feel the same. Too many days filled with rain, I can't take the pain, I must maintain. After all these years, isn't it strange that to remain sane, I gotta make the change. I'm leaving away, and you can't come out to play. Don't you know it's gonna hurt so much inside, and are these feelings you can't deny. And don't you know that if you walk outside that door, leaving me here hollering for more, I guess I'll have to follow you. And I'll watch everything that you do, baby. Ooh, gotta go, gotta go. Say, don't you know I can't hear none of that? Mm-mm. Yeah, maybe I'm a little cracked. Ooh. And if by chance we find love as real as the sky above, yeah, you know I'm right. Cause I'm a part of everything you do, baby. Baby, I got to go. But I still believe till you showed all the tricks up your sleeve. Indeed, I proceed with caution. Got you thinking about the love that you lost. But damn, I gotta leave. And no, you can't go. I need time to grow. I'm ready and I'm heading toward the next plateau. If you see me uptown, Riverside Drive, do me this, baby doll. Just walk on by. Baby, I'm missing you. Yeah, my heart broke right in two. Gotta go. The pain hurts slowly. Smacking those lips until they fall into. I'm leaving. I'm so lonely. Girl, I wanna be kissing you. This is life. Shouting out, I gotta leave now. I gotta go. I gotta leave. I gotta go. I gotta leave. I got to go. I'm leaving you. Gotta go. Gotta go. Funk Gott Bootsy Collins. 10:56 Uhr. Funkhaus Europa bis zu den Nachrichten noch mit Liston B. Amerikanischer Produzent, der unter anderem die Beats für Dr. Dre gemacht hat. Save me. im Grünen mit Funkhaus Europa. Die World Beat Stage bringt Global Sounds zum Juicy Beats Festival in Dortmund. Mit dem Dancehall- und Dubstep-Spezialisten Simbis. Der Spoken Word Queen Akua Naru. Und der Global Pop Sensation Buka Haha. Danach geht's weiter bis tief in die Nacht mit dem Funkhaus Europa Sound System. Am 24. und 25. Juli im Dortmunder Westfalenpark. Funkhaus Europa auf dem Juicy Beats Festival. Funkhaus Europa. Nachrichten. Um 11 Uhr mit Inken Stehen. Entscheidung in Wien. Diplomaten melden Einigung im iranischen Atomstreit. Beratungen in Brüssel. Eurogruppe sucht nach Brückenfinanzierung für Griechenland. Und Rendezvous im Weltall. Sonde New Horizon trifft Planet Pluto. Am Ende eines zermürbenden Verhandlungsmarathons steht ein historisches Abkommen. Der Streit um das Atomprogramm des Irans ist beigelegt. Die 5 UNO-Mächte und Deutschland einigten sich mit dem Iran in Wien auf ein Abkommen. Ralf Borchert. Dies ist ein historischer Tag für Iran und die ganze Welt, sagte ein iranischer Diplomat am Verhandlungsort in Wien. Der Vertrag soll die Entwicklung iranischer Atomwaffen ausschließen. Im Gegenzug sollen die Sanktionen gegen Iran schrittweise aufgehoben werden. Wenn der US-Kongress dem Vertrag zustimmt, bedeutet er zudem das Ende der politischen Eiszeit zwischen Iran und USA, die 1979 mit der Geiselnahme in der US-Botschaft in Teheran begonnen hatte. Offiziell soll es nicht um Griechenland gehen beim regulären Treffen der Eurofinanzminister, das zur Stunde in Brüssel beginnt. Denn sie wollen den Mitgliedsländern Empfehlungen für die Wirtschafts- und Budgetpolitik geben. Aber natürlich wird es auch um Griechenland gehen, denn die Finanzstaatssekretäre der 19 Euro-Staaten wollen unabhängig von dem Ministertreffen über eine Brückenfinanzierung für Griechenland sprechen. Ralf Siener. Die Gefahr eines Grexit ist auch nach der Einigung der Euro-Staaten auf die Grundzüge für ein drittes Griechenland-Hilfsprogramm noch keineswegs abgewendet. Denn die Europäische Zentralbank hat ihre Notkreditlinie für Athen nicht erhöht. Auch die Hoffnung der Athener Regierung auf einen schnellen Überbrückungskredit haben sich gestern Abend zerschlagen. Das Thema sei sehr komplex, sagte Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem. Es werde aber eher 4 als 2 Wochen dauern, bis die Details eines Überbrückungskredits geklärt seien, so Dijsselbloem. Eine Woche durfte er sich in die Aktenberge einarbeiten. Ab heute steht der 4. Verteidiger mit seiner Mandantin Beate Zschäpe vor Gericht. Der NSU-Prozess wird in München fortgesetzt. Die Hauptangeklagte will aber weiterhin schweigen. In der Beweisaufnahme soll es heute um die konspirative Vorbereitung einzelner Taten gehen. So hat das Gericht Zeugen geladen, die zur Anmietung eines Wohnmobils und einer der Fluchtwohnungen Auskunft geben sollen. Bei Kämpfen gegen Islamisten im ostlibyschen Benghazi sind 10 Soldaten ums Leben gekommen, wie ein Militärsprecher mitteilte. In der Hafenstadt liefert sich die Armee seit längerem Gefechte mit radikal-islamischen Brigaden. Auch 3 Jahre nach dem Sturz des Machthabers Gaddafi herrscht Unruhe in Libyen. Die Regierung bekommt die rivalisierenden bewaffneten Gruppen nicht unter Kontrolle. Ein Rendezvous im Weltall, das werden sich der Planet Pluto und die Raumsonde New Horizons am Nachmittag geben. Dabei soll die Sonde Oberflächenbilder von Pluto aufnehmen. Martina Butler. Zum ersten Mal fliegt heute die Raumsonde New Horizons in nur 12.000 Kilometern Entfernung am Zwergplaneten Pluto vorbei. Dass es genau gegen 14 Uhr deutscher Zeit zu diesem Rendezvous kommt, haben die Wissenschaftler schon vor 9,5 Jahren geplant, als sie die Raumsonde ins All geschickt haben. Denn genau dann soll Pluto hell genug erleuchtet sein, um gute Fotos machen zu können. 7 verschiedene Instrumente sollen alle möglichen Daten sammeln und zur Erde schicken. Bisher ist noch nicht viel über Pluto bekannt und die Experten hoffen, mehr über die Oberfläche und die Atmosphäre des Zwergplaneten zu erfahren. Das Wetter überwiegend wolkig, mit vielen Schauern im Nordwesten, später freundlicher, bei Höchstwerten zwischen 20 und 23 Grad. Morgen teils wolkig, teils sonnig, vereinzelt auch Schauer bei maximal 20 bis 24 Grad. Das waren Nachrichten mit Inken Stehen. Europa. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Supermercado. Hey, we are Hiatus Coyote on Funkhaus. Funkhaus. Funkhaus Europe. Europa. Funkhaus Europa. You're listening to Funkhaus Europe with CM El Maimouni. El Maimouni. El Maimouni. Für sie ist unser Sendername der absolute Zungenbrecher und für mich ist es ihr Bandname. Hiatus Coyote. Zwei Tage geübt. In einer halben Stunde gibt's die Lieblingsband von Erykah Badu, Prince und Questlove. Hier im Interview. In Funkhaus Europa ist doch ganz easy zu sagen. Vorher gibt's auf jeden Fall noch unsere Rubrik fürs Bewegtbild, das Superflimmern. Auf 92,1. Stayed here much too long. Don't you wish that you could cry? Don't you wish I would die? See me, seesaw kids, child women on the skids. The dust will choke you blind, the lust will choke your mind. The pagan hosts have set me free. I taste and hate sweet hanging trees. I taste and hate sweet hanging trees. Emily, my darling, hello. Guten Morgen. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Super Flemmern. Die Rubrik fürs bewegte Bild von und mit Emily Toomey. Und der erste Tipp, der ist ein Kurzfilm. Von wem ist der Kurzfilm? Von der Kanadierin Chelsea McMullen. Die hat in ihrer Heimatstadt Toronto Frauen auf der Straße gefilmt und mit ihnen darüber gesprochen, wie es ist, wenn Frauen anderen Frauen nachschauen. I generally feel like a creep because I'll be watching someone and then I'll feel like they think I'm checking them out and I usually kind of am. Diese eine Frau, alle bleiben namenlose Passantin, sagt, dass sie sich immer ein bisschen aufdringlich dabei vorkommt, weil es so aussieht, als würde sie andere Frauen abchecken. Und das tut sie ja letztlich auch, aber eben nicht kritisch oder abfällig, sondern sie bewundern sich einfach gegenseitig. The way someone looks in their skin and in their clothes is really beautiful. Es sieht einfach nur schön aus, wie die Frauen in ihren Outfits aussehen. Und deswegen lächle ich sie an, sagt eine andere.

Chet Faker, 1998. Nach dem Chat gibt's das Superflimmern. Noch ist er nicht fertig, Emily. Oh, der ist aber auch so schön. Spiel ihn aus. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Superflimmern. Ich habe ihn ausgespielt und lasse jetzt auch Emily Toomey ausreden. Das will ich aber auch hoffen. Freundlich. Unsere Lady für Serien, Filme und Clips aus dem Netz. Gerade gab es einen Kurzfilmtipp von dir. Wer den verpasst hat, Infos und Link gibt's auf funkhauseuropa.de. Was hast du jetzt für uns? Die Comedy-Serie Broad City nimmt nämlich alle Frauenserien auf den Arm, die wir auch en masse geschaut haben, also Girls oder Sex and the City, um nur zwei der bekanntesten zu nennen. Broad City dreht sich um zwei junge New Yorkerinnen, die versuchen, in ihrem Leben klarzukommen mit dem kleinen Unterschied, dass sie weder in so schicken Wohnungen wohnen wie Carrie und Co., noch sich so ernst nehmen wie Hannah und Co. Aber, lass mich raten, es geht trotzdem nur um Sex. Genau. Und wie in allen anderen Serien geht es natürlich auch irgendwie um Freundschaft und auch ein bisschen um Selbstverwirklichung. Wobei die Hauptdarstellerin von Broad City, Abby Jacobson und Ilana Glaser, in den ersten 5 Episoden wirklich eigentlich nur Sex haben, darüber nachdenken oder darüber sprechen. Oh, mein Gott, ist das Lincoln? Ja. Ist er gerade in dir drin? Ja. Ich halte ihn nur warm. Während Ilana mit Abby skypt, hat Ilana Sex mit Lincoln, als sei es das Normalste der Welt. Ganz kurz, Emily, warum sollen wir uns das jetzt anschauen? Naja, so absurd wie diese Szene ist, so absurd ist auch die ganze Serie und das ist erfrischend, lustig und vor allem völlig selbstgemacht. Broad City ist nämlich von den beiden Protagonistinnen geschrieben, im Netz ganz ungeschliffen, auch schon seit einigen Jahren zu sehen und seit Sonntag auch auf Comedy Central in der deutschen Übersetzung und mit ein bisschen mehr Budget. Broad City, ein super Flimmern-Tipp von Emily. Für einen weiteren haben wir noch Platz. Der genau. Da wäre? Sunset von den belgischen Spielemachern Tale of Tales. Das ist nämlich eigentlich mehr wie ein Film und weniger wie ein Spiel. Wir spielen trotzdem aber die amerikanische Haushälterin Angela, die das riesige Penthouse von Gabriel Ortega sauber hält. Es ist Sommer 1972 in einem fiktiven südamerikanischen Land, in dem ein Bürgerkrieg stattfindet. Das merken wir aber nur durch die Rauchwolken über der Skyline oder durch Zeitungsschlagzeilen. Wir sehen Ortega nämlich nie, kommunizieren also auch nur über Zettel und über die Dinge in seiner Wohnung mit ihm. The man has this job. He brings home encrypted papers and signs them without even reading them. I don't think that. Und darum geht es herauszufinden, wer Gabriel eigentlich ist, welche Rolle er im Bürgerkrieg spielt und vor allem sich selbst, also als Angela, dazu zu positionieren. Denn es gibt natürlich nicht nur eine Lösung, es ist ja schließlich ein Spiel. Sunset, sehr schön detailverliebt gestaltet, atmosphärisch dicht und erzählerisch eine gelungene Mischung aus Spiel und Film. Ich wollte sicher gehen, ob ich dich ausreden habe lassen. Ja, wie war das mit dem Reden eigentlich Land? Emily, vielen Dank. Die Tipps gibt's auch auf funkhauseuropa.de. As de longas de comida, tá pouco chinho pra fazer durar ainda, até comer devagarinho. Canjojo que tiver, canjoja pra valer. Canjojo que tiver, canjoja pra valer. O que saca na distância, a treza pra ninguém. Caça um bulão na berrida, o cumão que o povo tem. Canjojo que tiver, canjoja pra valer. Canjojo que tiver, canjoja pra valer. Os que cuto bem armado, o África com uma sopa. São todos angolanos, o Edecude assopra alguns. Canjojo que tiver, canjoja pra valer. Canjojo que tiver, canjoja pra valer. anjoja kumau kupata yo nene kibuti ya vulu kudia kofele anjoja kumau kupata yo nene kibuti ya vulu kudia kofele. As delongas de comida tá pouco cheio. Pra fazer durar ainda é comer devagarinho. Canjojo quer te ver, canjoja pra valer. Canjojo quer te ver, canjoja pra valer. O que saca na distância, atreza pra ninguém. Caçambulam na berrida o comão que o povo tem. Canjojo quer te ver, canjoja pra valer. Canjojo quer te ver, canjoja pra valer. Os que curto bem armado, pra ficar com uma sova. São todos angolanos, bué de cu de ação pra alguns. Canjojo quer te ver, canjoja pra valer. Canjojo quer te ver, canjoja pra valer. Canjoja com mão, com batalhonene. Que butia vulo, butia cofele. Canjoja com mão, com batalhonene. Que butia vulo, butia cofele. Funkhaus Europa. In Dortmund auf 103,3. Funkhaus Europa ist hier. Die große Sängerin Erykah Badu ist erklärter Fan, ebenso Questlove von der legendären Hip-Hop-Gruppe The Roots. Und wir auch von der australischen Band Hiatus Coyote. Heute Abend spielen sie ein ausverkauftes Konzert in Berlin. Vor dem Konzert in Berlin haben wir ein bisschen geplaudert, unter anderem über den Job, den Napalm, das die Sängerin der Band vor Hiatus Coyote hatte. Feuerspuckerin und Feuertänzerin im Zirkus. Stimmt das eigentlich oder ist das nur ein Gerücht? No, yeah, I did. I performed in a just like a really little circus called Angel Circus when I was about 15. But I used to perform not in a circus, but like fire dancing in. It's like a science museum. They have a museum where it's like they have like a planetarium and like just things about science and cool. And you've been one attraction. Yeah, rich people came and had functions and we danced with fire. Simon actually knows how to do it too. Okay, so it was like my first job though, one of them. And where did you guys meet? There at this museum stuff. I wish. That would be a great place to meet someone. No, we actually met at pole dancing classes. And we couldn't help but admire each other's technique and our poise with the pole. So it was kind of no-brainer. It was kind of freestyle dancing, of course, right? Yeah, yeah. It was just very sexually charged. And, you know, that's how we kind of kicked off, really. Bilder im Kopf, Bilder im Kopf. Also, Ney hat als Teenager in einem Zirkus gearbeitet, das stimmt wirklich, und später in einem Museum für Wissenschaft, ne? Feuertänzerin, so Feuersachen gemacht und dazu Tanz. Und Simon aus der Band kann auch mit Feuer tanzen. Und nein, sie haben sich nicht bei einem Pole-Dance-Kurs kennengelernt, wobei die echt interessante Moves drauf haben. Heute Abend zu sehen beim Konzert in Berlin, vor allem geht's aber darum, ihren einzigartigen Sound zu hören. Und er setzt sich aus ganz vielen unterschiedlichen Einflüssen zusammen. We like a lot of different stuff. I love, Bender actually showed this to me. It's this Japanese composer called Takashi Yoshimatsu, and he's very cinematic, and it's classical music, but in this really like magical cinematic kind of way. Mm-hmm. You know, a lot of Saharan music, and Bender likes Rick Astley. And who's Rick Astley? Never gonna give you up. Never gonna let you down. Kind of a lifetime theme. He is a big influence on Hiatus Coyote. Definitely. If not the biggest. Yeah. So, but you know, it's a combination of everything. Like a lot of 1950s electronica that Bender's super nerdy about, and you know, soul and everything. The thing is, like, it's just about finding the common denominator between sounds and styles, I guess. It's like playing memory, but with sound. It's like, oh, that kind of reminds me of this, you know, classical Indian thing, or even though it could just be like a synth loop, you know, and we find ways that like, and then when you listen back to it, it may not sound like that, but just like what it stimulates in your brain, I guess. That's awesome. Thank you, guys. It was Thank a pleasure you. Talking to you. No problem. Yeah, you too. Enjoy Berlin. Hopefully we'll see you in Cologne. Yeah, hopefully. Also Rick Astley klammern wir mal aus. Ansonsten kann man sagen, Soul, Jazz, elektronische Musik, viele afrikanische Sahara-Einflüsse sind die Basis des Hiatus Coyote-Styles. Aber eigentlich bedienen sie sich, wenn es passt, an jedem Genre und spielen dann so eine Art Musikmemory nach dem Motto, was passt zu was, und auch wenn es erstmal schräg klingt, macht es am Ende irgendwie Sinn. Wir hören jetzt mal diesen Sound in Funkhaus Europa in aller Ruhe. Sie haben extra einen Song für uns in einer besonderen Akustikversion eingespielt, als Vorgeschmack auf heute Abend auf das Konzert in Berlin, das ausverkauft ist. Ich weiß, wie doof, aber ich habe die letzten zwei Tickets. Wir präsentieren es ja schließlich, deswegen wollte ich noch zwei locker machen. Und Sie kriegen die, wenn Sie mir sagen können, welchen, ja, fragen wir doch einfach mal, welchen Job Napalm, die Sängerin, hatte, bevor sie bei Hiatus Coyote gesungen hat. 0800-5678-774. Nummer ist kostenlos. 0800-5678-774. Und hier jetzt das Akustikset von dem Song Breathing Underwater in Funkhaus Europa. For your love, for your love. I want you to breathe it in. I want you to breathe it in. I want you to breathe it in. I want you to breathe it in. The word hurts. The word hurts. The word hurts. The word hurts. In water. In water. In water. In water. The word hurts. The word hurts. The word hurts. The word hurts. In water. In water. In water. In water. Hiatus Coyote. Die australische Band mit einem Live-Song, eingespielt im Funkhaus Europa Studio. Mehr von diesem einmaligen Sound gibt's heute Abend in Berlin. Da spielen Hiatus Coyote ein Konzert. Sie sind schon ein paar Tage in der City und haben uns im Interview erzählt, was sie schon alles so gemacht haben. We got some bikes yesterday and we rode around and saw some parks and some massive monuments and yeah, it was great. And I went on a lady mission with a friend of mine and got a tattoo from this spot called Unicat, which is like a vintage shop, and they have tattoo as well. But the last time we were in Berlin, me and Bender ended up going to some random squat party, and my boyfriend at the time entered into like a fight club competition. Really? Like a fight club? Yeah, it was crazy. And like, it was intense. It was like really intense. There was a fight club, like basically in between sets in front of the stage. And there was like no barrier, there was just people with the barrier. It was quite hectic. And you know, the one rule at a fight club, there are no rules. Exactly. It was full on. I never get to go out because I'm the singer and so I have to look after my voice. But this was like, it was like the end of the tour. So we're like, oh, why not? And it was so, so crazy. Also dieses Mal relativ entspannt. Gestern eine Radtour durch die City gemacht. Nay hat sich noch tätowieren lassen. Aber das letzte Mal, als die nachts unterwegs waren, sind die bei einem Punkkonzert gelandet. Und da war es dann später im Publikum so, als wären sie mitten in einem Fight Club. Also es wurde ordentlich gepokt die ganze Zeit. Die Band Hiatus Coyote, die gibt's erst seit 4 Jahren. Aber die haben schon echt richtig prominente Fans, wie zum Beispiel Erykah Badu oder wie zum Beispiel auch Christiane aus Berlin. Hallo! Hallo! Christiane, geht's dir gut? Ja, mir geht's super, danke. Wir haben gerade eine ganze Menge über diese Band gehört. Kanntest du die schon vorher? Ja, die kannte ich schon vorher. Gut, dann kennst du dich ja vielleicht auch mit dem Lebenslauf von Napalm, der jungen Frontfrau, der Sängerin aus. Was hat die wohl beruflich gemacht, bevor sie bei Hiatus Coyote gesungen hat? Ja, also wie sie eben erzählt hatte, war sie vorher Tänzerin und Lookerin und auch in einem Wissenschaftsmuseum tätig. Genau. Juhu. Hat mich sehr, sehr überrascht. Voll, voll, mega. Das traut man ihr auch erstmal gar nicht zu, wenn man sie sieht. Ne? Also schon so ein kleines Wesen, aber sehr gelenkig. Sie hat auch gesagt, dass sie da ein paar Moves bei Konzerten macht. Kannst du ja mal anschauen. Du hast nämlich zwei gerne. Tickets. Ja, sehr gut. Du kriegst zwei Tickets für das ausverkaufte Konzert heute Abend. Ich wünsche dir sehr viel Spaß. Wen nimmst du mit? Mein Freund. Wie heißt denn der? Martin heißt der. Martin. Wir beide wollten unbedingt auf das Konzert gehen und es waren keine Tickets mehr da. Und es ist unfassbar toll, dass das jetzt geklappt hat. Cool. Also wird es das erste Mal, dass ihr die seht? Genau, das erste Mal. Voll toll. Dann schreib mal bitte, wie es war. Sind einige Kollegen von uns auch da extra so hingefahren von Köln, weil die sagen, hey, Hiatus Coyote sind so toll. Super, ich freue mich. Christiane, Dankeschön. Grüße an Martin und viel Spaß heute Abend. Dankeschön. Tschö, tschö. Hiatus Coyote also präsentiert heute Abend von Funkhaus Europa in Berlin. Ausverkauft. Wir präsentieren immer mal wieder Konzerte, veranstalten Partys. Wer einen Überblick haben will über Events, auf funkhauseuropa.de kriegt man da einen ganz guten Überblick. Im Hintergrund singen schon Beirut. No, no, no. Down. Funkhaus. Funkhaus Europa. Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense. Now living my own life. Time, gonna leave you far behind. Heißt dieser Song. Bevor ich Tschüss sage, sage ich erstmal Hallo. Katrin Schröter ist da, macht hier nach 12 Uhr weiter. Hallo CM. Und bei dir gleich de Maizière. Genau, ein prominenter Studiogast gleich bei uns im Gespräch, der deutsche Innenminister Thomas de Maizière. Und zwar deswegen, weil es heute in Dortmund eine richtig interessante Podiumsdiskussion gibt, wo er selber auftritt. Es geht darum, dass Dortmund ja schon seit Jahren als Hochburg der rechten Szene bekannt ist, deutschlandweit. Immer wieder Aufmärsche von Neonazis. Es gibt ein ganzes Stadtteil, wo rassistische Aufkleber überall rumhängen, wo Fahnen aus den Fenstern hängen, wo manche Leute sich echt nicht mehr hintrauen. Ja. Angriffe gegen Journalisten und so weiter. Und der Innenminister muss sich heute auch den Fragen stellen, wie sowas eigentlich möglich sein kann. Ja, vor allem in so einem Multikulti-Bundesland wie Nordrhein-Westfalen. Ich weiß noch, als ich da früher angefangen habe zu studieren in Dortmund, bevor ich einen Fuß in die Stadt gesetzt habe, haben mir alle schon gesagt, du pass auf, in welchen Ecken du unterwegs bist. Ne? Da gibt's sonst ordentlich auf die Fresse von Neonazis. Ist dir was passiert auch? Nee, mir nicht, aber mein Bruder wurde zweimal angepöbelt tatsächlich. Boah. Der hat 6 Jahre in Dortmund gewohnt, zweimal angepöbelt und dann auch von richtig großen Glatzen. Also so, dass man wirklich richtig Schiss kriegt. Also wirklich ein Grund, um heute drüber zu reden mit ihm. Thomas de Maizière gleich bei Katrin Schröter in Funkhaus Europa nach 12 Uhr. Ich bin's hier im CM Moni. Wir hören uns morgen wieder. Schönen Tag. Les bras ouverts, le front bien haut, profondément étrange et beau, je l'ai pris comme il est venu, belle idole un peu perdue, comme un nouveau Corcovado, crevant sur le ciel de Rio, ça m'est mangé. De l'eau. ou bien d'écume, ou béni de noirceaux richards, j'ai appris à te dire je t'aime. Nous y avons sombré d'amour, et tout sans parler aurait coulé. Nos coups pour unique bouée, nos bras pour unique secours. Le pan de sucre si serait dissous en intégralité. Nossa Senhora do Bom Fim, qui aurait fait un plus fin film. Mon bel amant du Berry, mon beau chéri, quand tu dégourdis, t'es qui bol, on ne voit que toi surtout. Copacabana. Mais je sens qu'à présent mon lit est pour toi lui d'une rivière plus menu que celle d'ici et qui t'emmène et je te perds. Ce n'est pas là déjà pourri dont nous contemplions hier la force qui te sort de ma vie, mais un ruisseau de des baigneuses d'Ipanema s'adresse au beau Berrichon. Tu viens de rêver les ombrelles, trempant de nos vrais jus de fruits. Pour la plume de ces chapelles et les pommiers de ton pays, tout renoncer au fil d'un terre, sous nos derrière pour timorer, qui t'a payé les arguerres de ta pension alimentaire. Parti là-bas, certains soirs sur ces vieilles pierres, parmi les âmes de ces morts, lui aussi sera bien amer, et sans espoir de réconfort, confiera à sa vieille mère qu'une femme l'attend dans un port et qu'elle adresse ses prières au Dieu français, à Oshala, à tous les saints, au Dieu de pierre. De l'église de Noyers-sur-Cher, pour qu'il retourne sur ses pas, il y a le Corcovado, immobile en haut de Rio, même en combat bougeant les bras, le clou de Copacabana. Mon bel amant du Berry, mon beau chéri, reparti seul, seul, exemplaire du Loir-et-Cher, cher. Europa. Hey, Sarah Luga in the place. Brought the jade up on the case. Oh yeah. Hey, I see you looking my way every day, you know. Ready to rock? Yeah. I leave my house and the day is dawning. Yeah. I give thanks, it's a beautiful morning. Aye. Air is fresh and the streets are yawning. As the clock ticks, heat is crawling in. And there you are again. Excuse me, sir, please. Uh-huh. I see you in my dreams. I wanna get to know you. Cause I really, really like you. Is that so? There's something about you. Is that true? Don't you think so too? Don't you, don't you? Yeah. Cause I really, really like you. Aye. There's something about you. Uh-huh. Don't you think so too? Don't you, don't you? Aye, yeah, yeah. And girl, I could never leave you alone. I'm a zone, prince to be king, I need a queen on my own, feel like a libot when she come around, you see me in your dream, but I see you in my ride, hand upon the steering, see there to decide, easy to decide, the green there right beside me, this is the scenery in my mind, do you like it? Cause there she goes again, standing on the corner, hope you noticing, skanking to the beat, Sarah on repeat, protege, I speak and I wanna get to know you. Cause I really, really like you. There's something about you. Is that so? Don't you think so too? Don't you, don't you, don't you? I really, really like you. There's something about you. Don't you think so too? Don't you, don't you, don't you? Oh, Lord have mercy, this man drives me crazy. My imagination is running wild. Hot like a fire, you're my desire. I can't help it, I want you in my life. Tell you, you in my life, I want you in my life. You in my life, I want you in my life. You in my life, I want you in my life. Oh, baby, come into my life. Cause I really, really like you. There's something about you. Don't you think so too? Don't you, don't you, don't you? There she goes again, standing on the corner, hope you noticing. Skanking to the beat, Sarah on repeat. Protege, I speak and I wanna get to know you. Cause I really, really like you. There's something about you. Don't you think so too? Don't you, don't you, don't you? I really, really like you. There's something about you. Don't you think so too? Don't you, don't you, don't you? Funkhaus Europa, Odyssee. Die Roadshow quer durchs Ruhrgebiet. Hallo, wir sind Bukahara. Funkhaus Europa, was geht da? Sie sind die Balkan Folk Arabic Swing Armada aus Deutschland. Wunderschön. Ihre Musik atmet den Staub der Straße und umarmt die Welt. Für die Funkhaus Europa Odyssee touren Bukahara durchs Ruhrgebiet. Ich hab probiert, der Kraft zu widerstehen, die mich in die Ferne trank. Die Funkhaus Europa Odyssee. Umsonst und draußen. Mit Bukahara und Riders Connections. Morgen in Hagen, übermorgen in Recklinghausen, am Freitag in Mülheim und am Samstag in Bochum. Alle Infos unter funkhauseuropa.de.